Protokoll 4. Damit das soziale Leben der Goyim völlig ruiniert wird, müssen wir den Handel auf eine Spekulationsebene stellen. Das Ergebnis wird sein, dass die Reichtümer der Erde, die durch die Produktion erzeugt werden, nicht in den Händen der Goyim bleiben, sondern mittels der Spekulation in unsere Kassen fließen werden. Der Kampf um die Vorherrschaft und die Spekulation in der Geschäftswelt wird eine unmoralische, egoistische, herzlose Gesellschaft zur Folge haben. Diese Gesellschaft wird völlig gleichgültig und feindlich der Religion gegenüberstehen und verärgert über Politik und Politiker sein. Der Kampf um das Gold wird ihr einziges Ziel sein, einen wahren Kult mit den materiellen Freuden, die es bringen kann, machen. Protokoll 6. Zum Zwecke, die Industrie der Goyim zu zerstören und die Spekulation zu begünstigen, werden wir den zügellosen Prunk fördern, dem wir bereits den entsprechenden Antrieb gegeben haben. Die Grundlagen der Produktion werden wir auf schlaue Weise schwächen, indem wir Keime der Anarchie unter den Arbeitern säen und sie ermutigen, weiter dem Alkohol zuzusprechen. Gleichzeitig werden wir alle möglichen Mittel anwenden, um alle intelligenten Goyim aus dem Lande zu weisen. Protokoll 8. Wir werden unsere Regierung mit einem ganzen Heer von Wirtschaftspolitikern umgeben. Aus diesem Grunde ist auch die Volkswirtschaftslehre der Hauptgegenstand des Unterrichts, der den Juden gegeben wird. Ein ganzer Stand von Bankherren, Industriellen, Kapitalisten und, was die Hauptsache ist, Millionären wird uns umgeben, weil, der Wahrheit zur Ehre, alles durch das Geld entschieden wird. Protokoll 10. Die im Ausland aufgenommenen Anleihen werden wie Blutsauger sein, die man nicht vom Körper der Regierung entfernen kann, bevor sie nicht von alleine abfallen oder die Regierung sich davon befreien kann. Doch die Regierungen der Goyim wollen diese Blutsauger gar nicht loswerden. Im Gegenteil, sie erhöhen ihre Zahl und daher sind ihre Staaten zum Verbluten verurteilt. Also, was ist eine ausländische Anleihe anderes als ein Blutsauger? Jede Anleihe beweist die Schwäche einer Regierung und die Unfähigkeit, ihren eigenen Rechte zu verstehen. Jede Anleihe schwebt wie das Damoklesschwert über den Köpfen der Regierenden, die den Hut in der Hand auf dem Wege sind, neue Bankiers zu suchen. Alle Wirtschaftskrisen, die wir mit so viel Schlauheit in den Ländern der Goyim organisierten, entstanden dadurch, dass wir Geld aus dem Verkehr zogen. Der Staat sah sich dann genötigt, Anleihen aufzunehmen. Diese verursachten für die Regierungen schwere Belastungen, sie mussten Zinsen zahlen und waren auf diese Weise an Händen und Füßen gebunden. Die Zusammenlegung der Produktion in die Hände des Kapitalismus hat die Produktionskraft des Volkes erschöpft, ebenso wie die Reichtümer des Staates. In den augenblicklichen Zeiten kann die Währung die Bedürfnisse der Arbeiterklasse nicht zufriedenstellen, weil sie nicht für alle reicht. Es ist ratsam, die Kinder schon vom Tage ihrer Geburt an als Währungsverbraucher zu berücksichtigen. Die Informationen unserer Anhänger, die wir als Sachkundige aussandten, sind von unseren Agenten verfasst worden. Den wenig schlauen Gehirnen der Regierenden waren sie immer willkommen, weil sie von guten Ratschlägen für die späteren Wirtschaftsmaßnahmen begleitet waren. Sie hätten uns ja fragen können, wie man es möglich macht, neue Wirtschaftspläne durch Anwendung neuer Gebühren durchzuführen, aber sie haben uns nicht gefragt. Ihr wisst, in welche Lage eines finanziellen Chaos sie durch eigene Schuld und Gleichgültigkeit gestürzt sind. Sie scheiterten trotz aller Opfer ihrer Regierenden. Protokoll 13. Das Joch des Brotes. Die Sorge um das tägliche Brot zwingt die Goyim zu schweigen und unsere ergebenen Diener zu sein. Denken wir gut darüber nach. Dieses wurde 1905 veröffentlicht, ein Jahr nach dem Buch von Palacios, der die Protokolle wenigstens in jener Zeit nicht kannte. Ach, wenn doch unsere Regierenden Palacios gelesen hätten und seinem Rat gefolgt wären, zuerst nach dem rassischen Ursprung der Autoren gewisser wirtschaftlichen Theorien zu forschen. Aber was nutzt es, sich noch Illusionen zu machen? Nichts wäre erreicht worden, solange Großmächte früherer Zeiten ebenso handelten. Nach dem verlorenen Krieg des Narzissmus war nichts mehr zu machen. Nur auf das Chaos zu warten, darauf warten, dass es so schnell wie möglich eintritt, um dann nach dem Trägheitsprinzip wieder aufzusteigen. Ob schon die Zerstörung des physischen Planeten sicherer wäre. Wenn man dieses furchtbare, erschütternde Dokument liest, begreift man den Grund viel besser, weshalb die Vernichtung Hitlers und des nationalsozialistischen Deutschland für die Urheber so notwendig war. In Deutschland hatte man erreicht, die ganze Lebensauffassung zu verändern, die Wirtschaft und das Geld auf den zweiten Platz und auf den ersten den Wert der Arbeit als vom Menschen geplante und ausgeführte Energie zu stellen. Das heißt, die ganze vom Judentum angerührte Brühe existierte nicht mehr. Der Hitlerismus hatte die Geschwulst ausgerottet und mit dem Krebs nach und nach aufgeräumt. Die Gefahr war so gewaltig, dass man einen Weltkrieg entfachen musste, wie dies in den Protokollen 4 und 9 beschrieben wird. Weil im feindlichen Lager ein Genie erschienen war, das sie bekämpfen konnte. Und nun würde der Kampf zwischen ihm und ihnen solche Ausmaße erreichen, wie die Welt vorher niemals gesehen hatte. Aber es war bereits zu spät für das Genie der Goyim, denn sie waren zu mächtig und alle Welt musste ihnen dienen. Es konnte nicht der kleinste Vertrag ohne ihr Dazutun abgeschlossen werden. Und dieses Genie würde mit alten Kämpfern angesichts ihrer Macht und Erfahrung nicht fertig werden. Es scheint so, als ob hiermit alles gesagt sei und wir uns weitere Arbeit und seitenlange Erklärungen über etwas von ihnen so außerordentlich Zusammengestelltes ersparen könnten. Aber es gibt noch mehr. Und es ist notwendig, zu versuchen, in dieses schreckliche Mysterium einzudringen, das uns zu der Entdeckung führt, dass die Geschichte kein automatischer, blinder, zufälliger Mechanismus ist, sondern durch die teuflischen Sinne einer unsichtbaren Regierung geplant wurde. In diesem Fall durch die Weisen von Zion. Es gibt Leute, die glauben möchten, wir auch, dass diese irdischen Wesen, ob menschliche oder nicht, nur der Vermittler, der Träger, die Handlanger einer anderen außerirdischen Macht, der Äonen des Gnostizismus sind, die bewusst oder unbewusst zur Erfüllung der kosmischen und planetarischen Zyklen beitragen. In diesem Falle des Yuga der Kali, der schwarzen Göttin der Zerstörung und des Chaos.